Am 2. und 3. Juli berichteten die ausländischen Medien über die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der DVRK auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur darüber, dass die USA für die Schaffung der Atmosphäre der Sanktionen und des Drucks auf die DVRK böse Umtriebe verüben. Die Nachrichtenagentur TASS und der Rundfunksender Svobodnik von Russland, die Nachrichtenagenturen Illa und Mehuru von Iran, die ägyptische Zeitung Al-Misri Al-Yaum, die japanische Nachrichtenagentur Gyodo und die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der DVRK in vollem Wortlaut oder in Auszügen.